Ganz egal, was ihr denkt, ist egal, ist egal. Mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt. Meine Goldkette glänzt, wie sie glänzt, wie sie glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment. Ganz egal, was ihr denkt. Mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt. Meine Goldkette glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment. Ganz egal, was ihr denkt. Ah, ist egal, was ihr denkt. Häng im Q7 Black, hinten links oder rechts, yeah. Swimmingpool im Hotel, 13 Uhr, ich bin fett, nimm mein Zug. Ganz egal, was ihr denkt. Ganz egal, was ihr denkt, bau mein Monument. Gib mir einen Moment, denn ich hol mein Cash, Kohle schmeckt. Es ist immer noch der King, der um die Kurve lenkt. Scheiß auf dich, du Leseratte, rede im Ganoven-Slang. Jibo brennt überall, Dika easy. Coffee Shop, Hollander, ja Habibi. Kuku-Team, bei dem Black Kaffa cheesy. Ganz egal, was ihr denkt, ist egal, ist egal. Mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt. Meine Goldkette glänzt, wie sie glänzt, wie sie glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment. Ganz egal, was ihr denkt. Mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt. Meine Goldkette glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment. Ganz egal, was ihr denkt. Will hier weg, doch ich weiß nicht mal wohin. Überall nur Stress, ganz egal, wo wir auch sind. Unser Leben viel zu fest und mein Kopf ist wieder dicht. Aus der Gosse in das Licht, Bruder, shit. Ganz egal, was ihr denkt. Keiner in meinem Umkreis ist fremd. Bist du Hund, einmal frech, wird dein Bunker gesprengt. Goldkette und die Schusswaffe glänzt. Get rich, 50 Cent, 030 City Gangs. Keine Zeit für Schlaf, ich muss wach sein. Bullen observieren unser Stadtteil. Verräter sind am Singen für ihr Anteil. Ganz egal, was ihr denkt, ist egal, ist egal. Mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt. Meine Goldkette glänzt, wie sie glänzt, wie sie glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment. Ganz egal, was ihr denkt. Mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt. Meine Goldkette glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment. Ganz egal, was ihr denkt. Yo, you've been on your own.